Solange der Priester noch als eine höhere Art Mensch gilt, dieser Verneiner, Verleumder, Vergifter des Lebens vom Beruf, gibt es keine Antwort auf die Frage, was ist Wahrheit? Man hat bereits die Wahrheit auf den Kopf gestellt, wenn der bewusste Advokat des Nichts und der Verneinung als Vertreter der Wahrheit gilt. Was ein Theologe als wahr empfindet, das muss falsch sein. Man hat darin beinahe ein Kriterium der Wahrheit. Das Gebet ist für solche Menschen erfunden, welche eigentlich nie von sich aus Gedanken haben und denen eine Erhebung der Seele unbekannt ist oder unbemerkt verläuft. Nietzsche.